Ich bin Ärztin mit der Weiterbildung Master of Public Health. Bin aus einem Schwarzwalddorf, das heißt Nordrach, wo Otto Walter, ein Sozialist aus dem 19. Jahrhundert, eine der ersten Tuberkulose-Heilstätten gegründet hat. Und da bin ich aufgewachsen. Von daher war Tuberkulose ein Thema, was mich eigentlich schon von ganz früher Kindheit und Jugend an begleitet hat. Tuberkulose ist in Deutschland danach fast ausgestorben. Und seitdem ist eigentlich nicht mehr groß geforscht worden. Die neuesten Tuberkulose-Medikamente sind von 1964, die Standardmedikamente. Die Impfung ist von 1921 und die Diagnostik von 1890. Die Leute müssen 6 bis 8 Monate behandelt werden, weil es nichts Besseres gibt. Nach 4 Wochen sind aber die Symptome weg. Sprich, die Leute hören auf, sie zu nehmen. Und dann entstehen, was wir Resistenzen nennen. Also Bakterien, die nicht mehr auf die Medikamente ansprechen. Jetzt passiert was ganz Fieses. Die Patientinnen und Patienten können diese resistente Tuberkulose an andere übertragen. Und dann wird es noch fieser. Da gibt es nämlich keine Medikamente mehr für oder kaum noch. Tuberkulose-Deals. Der neue Kampf gegen eine alte Krankheit. Ein Feature von Gabi Meyer. Schottisches Hochland, könnte man denken. Bräunliches Gras, Bergkuppen verschwimmen im Nebel, es regnet. Aber hier ist Swasiland. Im Sommer brennt dann die Sonne auf die kahlen Berge. Swasiland liegt im südlichen Afrika. Gut 1 Million Menschen leben in dem Königreich. Swasilands Hauptstadt Mbabane. Junge Männer und Frauen reden unentwegt in ihre Handys, schick designte Einkaufstüten in der anderen Hand. Die Mehrheit der Swasis lebt auf dem Land, in Gehöften fernab der Teerstraße, von ein paar Hühnern und Ziegen und dem, was der karge Boden hergibt. Manche besitzen eine Kuh. Die Älteren kennen es nicht anders. Viele Jüngere wollen weg. Swasiland hat die meisten Tuberkulosekranken pro 100.000 Einwohner weltweit. Jedes Jahr erkrankt einer von 80 Swasis neu an TB. White City. Die weiße Stadt ist eine ausgedehnte Ansammlung einfacher Steinbehausungen mit Wellblechdächern. Hier wohnen viele Menschen vom Land, die in der nahegelegenen Industriestadt Mazapa arbeiten oder Arbeit suchen. Ein paar Bäume spenden Schatten, dazwischen Müllhaufen. Wir sitzen in einem staubigen Hof vor 4 schäbigen kleinen Häusern. In einem Fensterrahmen fehlt die Scheibe. Die Öffnung ist mit Pappe zugeklebt. Das hier gehört meiner Mutter. Ich habe ein Auge drauf, denn meine Mutter lebt in Südafrika. Sie kommt jeden Monat und sammelt das Geld von den Mietern ein. Ich wohne hier mit meiner Frau. Wir haben 2 Kinder. Aber die leben bei meiner Mutter, wegen der Krankheit. Sibusiso Nlabatse hat Tuberkulose. Dem Mit-30er schlottern T-Shirt und Hose um den schmalen Körper. Wir haben die Stühle auf den Hof gestellt. Wer an Tuberkulose erkrankt ist, soll sich in frischer Luft aufhalten. Und wer sich nicht anstecken will, sollte geschlossene Räume meiden, in denen sich Kranke aufhalten. Denn Tuberkulosebakterien verbreiten sich über die Atemluft. Ich bin Fahrer, aber im Moment bin ich arbeitslos, weil ich wegen meiner Tuberkulose behandelt werde. Während Sibusiso Nlabatse erzählt, scheint sein Blick im Ungefähren zu verschwimmen. Später erfahre ich, dass er einen Katarakt erlitten hat, eine Trübung der Augenlinsen, eine Nebenwirkung der Tuberkulose-Medikamente. Ich habe mich sehr schwach gefühlt und viel Gewicht verloren. Ich war in verschiedenen Krankenhäusern, aber sie konnten die Ursache nicht finden. Als sie wussten, was ich habe, wussten sie zuerst nicht, wie sie mich behandeln sollen. Mycobacterium tuberculosis ist ein ganz besonderer Keim. Bei 1/3 der Weltbevölkerung schlummert er im Körper und die meisten werden es nie erfahren. Aber bei fast 9 Millionen Menschen ist die Krankheit im Jahr 2012 ausgebrochen, überwiegend in der Lunge. Die Dunkelziffer liegt bei 3 Millionen, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Die Bakterien erwachen, wenn die Immunabwehr geschwächt ist. Armut zehrt. In Deutschland waren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen so erschöpft, dass Mycobacterium tuberculosis in ihrem Körper aktiv wurde. Heute erwacht der Erreger zum Beispiel bei HIV-Infizierten, und das sind viele im südlichen Afrika. 2012 starben weltweit 1,3 Millionen Menschen an TB. Alexander Pim sitzt in seinem kleinen Büro in einem nagelneuen Forschungsinstitut in Durban. Pim betreibt Grundlagenforschung zu Tuberkulose und HIV/AIDS. Grundlagenforschung, das ist neu in Südafrika und überhaupt in Afrika. Angefangen hat der gebürtige Brite als junger Arzt mit Interesse für Tropenmedizin. In the early 90s, I literally saw an advert in a newspaper advertising a job in South Africa in a small rural hospital not far from Durban. Anfang der 90er Jahre bin ich auf eine Zeitungsanzeige gestoßen, in der sie jemanden suchten für ein kleines Krankenhaus auf dem Land, nicht weit von Durban. Ich rief an, sprach mit einem Arzt und der sagte, na klar, kommen Sie. So begann meine Beziehung zu Südafrika. Eine meiner Aufgaben war das TB-Kontrollprogramm. Damals hatten wir 400 bis 500 neue TB-Fälle pro Jahr. In den folgenden Jahren explodierte die Zahl der HIV-Infektionen. Wenn ich heute mein altes Krankenhaus besuche und mir die Tuberkulosezahlen ansehe, dann sind die auf über 3000 pro Jahr angestiegen. In Europa war Mycobacterium tuberculosis nie verschwunden. In Deutschland gibt es jährlich 3 bis 4 TB-Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. TB-Kranke werden sofort registriert, gegebenenfalls isoliert, behandelt, Kontaktpersonen ausfindig gemacht. Eine Dunkelziffer gibt es nicht. Anderswo rückt die Tuberkulose wieder ins Blickfeld. In den baltischen Staaten und in einigen Stadtteilen von London tritt die Schwindsucht, wie die TB früher genannt wurde, verstärkt auf. Auf halber Strecke zwischen Durban und Swasiland schlängelt sich der Tugela zwischen Hügeln hindurch und mündet schließlich in den Indischen Ozean. Ein Ort an dem Flüsschen heißt Tugela Ferry. Während der Apartheid hatten die weißen Machthaber dem Zulu-Volk ein Homeland namens KwaZulu zugeteilt. Karges, steiniges Gelände. Die Höfe liegen weit verstreut. Mittendrin Tugela Ferry. Dort unterhält die Kirche von Schottland ein Krankenhaus. Der Name des Hospitals ging 2005 um die Welt, erzählt Christina Wallengren. Die Ärzte hatten festgestellt, dass alle ihre Tuberkulose-Patienten starben, dass auch HIV-positive Patienten starben, obwohl sie ihre retroviralen Medikamente bekamen. Zufällig brauchten zwei Medizinstudierende damals gerade ein Projekt. Einer der Ärzte sagte ihnen, warum schieben wir nicht einfach alle TB-Patienten in den Hof und nehmen von jedem eine Auswurfprobe? Dann schicken wir die ins Labor und lassen sie testen, ob die Erreger resistent gegen unsere Medikamente sind. Durch die schräg gestellten Fensterklappen in Christina Wallengrens Büro in Durban dringt der Verkehrslärm herein. Die gebürtige Schwedin schätzt Durchzug. Wallengren untersuchte damals für die Weltgesundheitsorganisation die Tuberkuloselage in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Die TB-Rate ist ähnlich hoch wie im benachbarten Swasiland. Die Testergebnisse von Tugela Ferry brachten die furchtbare Gewissheit. Die Kranken waren gegen mehrere Antibiotika resistent. Über die Hälfte der Erreger war sogar extensively resistant, extrem resistent. Gegen sie gab es kaum noch ein wirksames Medikament. Es war der erste bekannt gewordene Ausbruch extrem resistenter Tuberkulose weltweit. Die Epidemiologin Wallengren erhielt den Auftrag, nach Ursachen zu suchen. TB gab es dort schon sehr, sehr lange. Die Leute leben weit weg vom Krankenhaus und die Tuberkulosebehandlung dauert 6 Monate. Es kostet also viel Zeit und viel Geld, den Großteil eines Monatslohnes mit dem Minibus ins Krankenhaus zu fahren. Nach den Behandlungsrichtlinien sollen die Patienten wenigstens einmal im Monat ihr Medikament abholen und einen Arzt sehen. Aber die Krankenhausangestellten dachten, sie tun den Patienten einen Gefallen, wenn sie ihnen die Medikamente gleich für 2 Monate mitgeben. Das erwies sich als Fehler, mit tödlichen Folgen. Schon nach wenigen Wochen Behandlung fühlt man sich gut. Warum also soll man die Tabletten weiternehmen? Noch dazu, wenn einem davon schlecht wird und man sich elend fühlt. Außerdem gibt es vielleicht andere Familienmitglieder, die auch husten. Sie haben TB oder auch nicht, jedenfalls husten sie. Dann teilt man die Tabletten mit Freunden, Verwandten und Kindern. Werden TB-Medikamente nicht konsequent zu Ende genommen, können Bakterien überleben. Die sind dann resistent gegen das Präparat. ...9000 Kilometer nördlich von Tugela Ferry, Durban und Swasiland liegt Bearse, ein nüchternes flämisches Städtchen. Hier ist man traditionell katholisch, früher war man außerdem arm. Die Hauptstraße führt im Bogen um eine Backsteinkirche mit sehr spitzem Turm. Bearses einziges markantes Bauwerk. In der angrenzenden Grünanlage steht die Bronzeskulptur des Ortsheiligen, Dr. Paul Janssen, Gründer des gleichnamigen Pharmaunternehmens. Das Denkmal ist nach einem Foto entstanden. Es zeigt neben Dr. Janssen einen jungen Mann mit Ponyfrisur und großer Brille. Kuhn Andries. Ich habe 7 Jahre lang an der Veterinärmedizinischen Fakultät eine Viruserkrankung bei Schweinen erforscht und war dabei recht erfolgreich. Aber nach 7 Jahren habe ich gedacht, ich möchte einen wichtigeren Beitrag für den medizinischen Fortschritt leisten. 1982 bin ich dann zu Janssen gegangen. And I joined Janssen in 82. Kuhn Andries trägt keinen Pony mehr. Seine Haare sind mittlerweile grau. Er leitet das Programm zur Entwicklung eines neuen Tuberkulose-Medikaments. Anfangs waren nur wenige Forscher daran beteiligt, die Kosten für die Firma überschaubar. Aus der Stoffbibliothek des Unternehmens, der riesigen Sammlung chemischer Substanzen, stellte ein Chemiker Verbindungen her. Die testete Kuhn Andries auf ihre Wirkung. Manchmal muss man tausende chemischer Verbindungen testen, bevor etwas passiert. Und was soll passieren? Das Bakterium soll nicht mehr wachsen. Oder es wird durch die chemische Verbindung sogar abgetötet. Dann kann man sagen, da könnte was sein. Wer heute Arzneimittelforschung betreibt, braucht eine sehr gute Stoffbibliothek. Ein Archiv hunderttausender natürlicher und synthetischer Substanzen, aus aller Welt zusammengetragen oder im Labor komponiert. Die bedeutenden Stoffbibliotheken gehören oft Pharmafirmen, nur selten öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten. Die Entwicklung neuer Arzneimittel liegt auch deshalb fest in der Hand der Privaten. Bei Janssen sitzen wir in einem hellen Besprechungsraum mit großer Glasfront. Mit am Tisch der Pressesprecher. Schließlich, erzählt Kuhn Andries, hätten sie eine sehr wirkungsvolle Verbindung gefunden. Die Wissenschaftler waren elektrisiert. Mit ihrer Begeisterung standen sie allerdings ziemlich alleine. Zuerst waren nicht viele Leute in der Firma beeindruckt von unserer chemischen Verbindung. Einer der Gründe war, dass wir nicht wussten, warum unsere chemische Verbindung so wirkungsvoll war. Wir kannten den Wirkmechanismus nicht. Von den Firmenoberen kam keine Ermutigung. Mit der Entdeckung eines Wirkstoffes im Reagenzglas ist nur der allererste Schritt zu einem neuen Medikament getan. Danach wird es immer teurer. Tierversuche im großen Stil, dann Tests an Menschen. Erst an Gesunden, dann an Kranken. Und zwar weltweit. Hunderte Millionen Euro, das bestreiten auch Kritiker der Pharmaindustrie nicht, kostet es, bis ein neues Antibiotikum zulassungsreif ist. Finanziert werden müssen nämlich auch die Fehlschläge, wenn sich zum Beispiel eine im Labor vielversprechende Verbindung als unbrauchbar erweist, weil sie zwar das Bakterium schädigt, den Menschen aber gleich mit. Monica Langer kommt langsam die ausgewaschene Straße in White City entlang. Zerbrechlich wirkt sie in ihrer violetten Bluse und dem hellgrünen langen Rock. Und verlegen. Sie hat uns warten lassen. Sie war in der Schule ihres jüngeren Sohnes, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Er sei ein guter Schüler, sagt die Mutter und erzählt von ihrem Alltag. Ich habe in der Glasfabrik gearbeitet, als Putzfrau. Sie haben mir 1,3 gezahlt. Das sind etwa 100 Euro im Monat. Außerdem habe ich Hühner verkauft und Eier. Das war nicht zu anstrengend. Ich war damals stark. Für ihre beiden halbwüchsigen Söhne sorgt Monica Langer alleine. Der Vater ist schon lange weg. Eine Ausbildung hat sie nach der Schule nicht gemacht. Auch bei ihr sitzen wir vor der Haustür. Wasser holt sie aus einem Haus ein Stück Hügel abwärts. Die Toilette liegt außerhalb. Monica Langer mag ihre Bleibe nicht besonders, aber immerhin gehört sie ihr. I don't like it. It's just that I have it. Monica Langer kam klar, bis sie an Tuberkulose erkrankte. Then I started being treated for TB. Ich begann mit der Behandlung. Ich nahm die Tabletten 6 Monate lang, aber es wurde nicht besser. Eines Tages rief mich die Krankenschwester an und sagte, sie hätten festgestellt, dass ich MDR habe. MDR, Multidrug Resistant. Die Bakterien sind in der Lage, mehrere TB-Medikamente außer Gefecht zu setzen. Alle Tuberkulosekranken müssen einen Pillencocktail schlucken. Wer eine resistente TB hat, bekommt zusätzlich sogenannte Reservemedikamente. 6 Monate lang täglich Injektionen, anschließend ein halbes Dutzend Präparate, 10 bis 15 Tabletten jeden Tag. Seit es Antibiotika gibt, bilden sich Resistenzen. Die Bakterien lernen, ihre Feinde, die Arzneimittel, lahmzulegen. Deshalb sind 1 oder 2 neue Medikamente nicht viel. Eigentlich müssten ständig neue Präparate entwickelt werden, um die gefährlichen Erreger in Schach zu halten. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass höchstens 20% der resistenten TBs entdeckt und behandelt werden. Monica Langer hält die ganze Zeit ihr Mobiltelefon umklammert. Dank Handy hat die Krankenschwester sie erreicht. Weil ihr Häuschen keinen Strom hat, geht die 42-Jährige zum Aufladen zu Nachbarn, die ans Stromnetz angeschlossen sind. Sie bezahlt dafür umgerechnet 20 Cent. So kann sie Kontakt mit ihrer Freundin halten. She got TB first before I got it. So sie hatte vor mir TB. Sie sagt mir immer, dass ich meine Tabletten nehmen muss, weil sie helfen. Sie hat mich immer wieder angerufen. Ich kann sie nicht anrufen. Weil ich nicht arbeite, habe ich kein Geld. Die schmale, schüchterne Frau ist sehr diszipliniert. Daran lässt sie keinen Zweifel. Sie haben mir gesagt, wenn ich die Tabletten nicht nehme, kann ich die andere TB bekommen. Die extrem resistente. Deshalb versuche ich, die Tabletten pünktlich einzunehmen, jeden Tag. Tuberkulose ist die Infektionskrankheit mit den nach AIDS weltweit meisten Todesopfern. Trotzdem hat Kuhn Andries einen schweren Stand im Unternehmen. Janssen gehört seit 1957 zum US-amerikanischen Pflegemittelriesen Johnson & Johnson. Von der belgischen Tochter erwartet man einen ordentlichen Beitrag zum Konzernergebnis. There's always a bit of a competition between projects. Es herrscht in der Firma immer ein Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Projekten. Wenn wir um Unterstützung für ein TB-Medikament werben, stehen wir in Konkurrenz zu Teams, die an Medikamenten arbeiten, mit denen man viel Geld verdienen kann. Dann ist es nicht leicht, unser Projekt zu verteidigen. Mit einem neuen Wirkstoff gegen Bluthochdruck, Krebs oder Diabetes kann man Geld verdienen. Die Krankheiten sind auch in den reichen Ländern verbreitet und dort zahlen die Versicherungen. Außerdem wird der Preis für ein neues TB-Präparat in ärmeren Ländern mit der jeweiligen Regierung und unter den kritischen Augen internationaler Organisationen ausgehandelt. Keine attraktiven Bedingungen für den Arbeitgeber von Kuhn Andries. I was maybe a little bit of a crusader in this case. Wie ein Kreuzritter habe er sich gefühlt, erzählt der Forscher. Tatsächlich wurde er Klinkenputzer und Netzwerker. The amount of money determines how. Je mehr Geld man braucht, desto höher muss man im Unternehmen gehen. Anfangs muss man nur den eigenen Chef überzeugen. Wenn du mehr Geld brauchst, musst du die Unterstützung von mehr Leuten organisieren. Man muss sich anfreunden mit Leuten, die in der Firma großen Einfluss haben, und sie überzeugen. Am Ende entscheiden die Leute, die für die Finanzen verantwortlich sind. Mittlerweile ist klar, dass das neue Präparat namens Bedaquilin gut funktioniert, als erstes Tuberkulose-Medikament nach 50 Jahren. Bedaquilin stört die TB-Bakterie bei der Energiegewinnung. Das ist ein neuer Wirkmechanismus. Vielleicht können ihn die Bakterien nicht so schnell knacken, hofft man. Ein finanzieller Erfolg ist trotzdem nicht zu erwarten. Kuhn Andries schlägt deshalb vor, man solle die Forschungskosten als philanthropische Ausgaben verbuchen. So this is actually philanthropy from within the company. An den Rand der Industriestadt Mazapa, nicht weit von White City entfernt, hat Ärzte ohne Grenzen eine Klinik hingestellt. Ein Karree aus weißen Leichtbauräumen beherbergt Untersuchungszimmer und Medizintechnik. Über den Innenhof ist ein Sonnensegel gespannt, das gegen Hitze und Regen schützt. Darunter ein kleiner Kinderspielplatz. Auf Bänken warten die Kranken. Die Hilfsorganisation hat in Swasiland eine akute Notlage diagnostiziert und ist in die medizinische Grundversorgung eingestiegen. In der Klinik wird alles behandelt, vom Bluthochdruck bis zum gebrochenen Arm. Und natürlich Tuberkulose, darunter viele resistente Fälle, erzählt Dr. Kazi Arif. People can develop XDR-TB, while they are not adherent in their previous TB treatment. Leute können eine resistente Tuberkulose auf zwei Wegen bekommen. Entweder weil sie eine frühere Tuberkulosebehandlung nicht richtig bis zu Ende durchgehalten haben, aber man kann sich auch bei jemandem mit resistenter Tuberkulose anstecken. And at the same time, a people can get a new strain of XDR-TB. Vor einigen Jahren dachte man noch, wer eine resistente Tuberkulose hat, müsse bei einer früheren TB-Behandlung Fehler gemacht haben. Heute weiß man, niemand ist sicher vor Ansteckung. Kazi Arif arbeitet seit 6 Jahren für Ärzte ohne Grenzen. Von Bedaquilin hat er natürlich gehört. Aber der erfahrene Arzt aus Bangladesch nennt sofort den springenden Punkt. Es nützt nichts, wenn es nicht zu einem vernünftigen Preis angeboten wird, damit wir es für unsere Patienten kaufen können. Bedaquilin hat noch nicht alle Tests für die Zulassung durchlaufen. Weil aber so dringend ein neues Präparat für Menschen mit extrem resistenter Tuberkulose benötigt wird, hat die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration Ende 2012 einen sogenannten Compassionate Use erlaubt. Eine Anwendung im Einzelfall bei sehr kranken Menschen, für die es keine Alternative mehr gibt. Wenn Dr. Arif einen Patienten für eine Behandlung mit Bedaquilin vorschlagen will, muss er sich an eine Expertengruppe von Ärzte ohne Grenzen wenden. There is a committee in UK. Es gibt ein Komitee in Großbritannien, das sind Spezialisten. Wir schicken ihnen alle Informationen über den Patienten, Röntgenaufnahmen, EKG, Blutwerte. Alles schicken wir nach Großbritannien. Und die prüfen und entscheiden, ob dieser Patient für eine Gabe des Medikaments in Frage kommt. Jenseits der Grenze in Südafrika. Beim großen Nachbarn haben manche Ärzte und Ärztinnen mehr Möglichkeiten, ihren TB-Patienten zu helfen als Dr. Arif in Swasiland. Denn Südafrika ist eingebunden in das weltweite Netz von Tuberkulose-Deals, in das globale Verhandeln und Feilschen um neue TB-Präparate. Klerksdorp, eine Bergarbeiterstadt südlich von Johannesburg. Das Tsepong Hospital war früher ein Township-Krankenhaus für nicht-weiße Patienten. Nach dem Ende der Apartheid kooperiert man mit dem einst weißen Hospital in der Stadt. Ibrahim Variava fällt auf. Hose und Kittel leuchten Ferrari-rot. Der Arzt mit indischen Vorfahren leitet die innere Abteilung des Township-Krankenhauses. Medikamententests sieht er als zusätzliche Chance, seinen Patienten zu helfen. We've been involved with essentially 3 trials where we're looking at the new drugs. 3 neue TB-Medikamente werden am Tsepong Hospital getestet. Wenn sich ein Wirkstoff bei Tieren und gesunden Menschen als hilfreich und möglichst nebenwirkungsarm erwiesen hat, wird er an Kranken erprobt. Ein Teil der Patienten bekommt das neue Präparat, die anderen erhalten ein Placebo aus Zucker oder Stärke. Die Anforderungen an diese klinischen Tests sind sehr hoch. Die Medikamentengabe muss unter genau festgelegten Bedingungen ablaufen und präzise dokumentiert werden. Deshalb kommen nur wenige Krankenhäuser für die Erprobung neuer TB-Medikamente in Frage. In Swasiland kein einziges. Hello. Ibrahim Variava zeigt mir seine Abteilung. Dicht gestellte Betten in einem großen, düsteren Raum. Hier liegen die neu aufgenommenen Kranken. Nach spätestens 24 Stunden soll die vermutliche TB-Patientin nicht mehr neben dem Mann mit dem Schlaganfall liegen. Patienten mit resistenter Tuberkulose sind in einstöckigen, hell verklinkerten Gebäuden untergebracht. Es wirkt gepflegt, aber die Fenster sind vergittert. Es sieht schrecklich aus, wie im Gefängnis. Wir versuchen, Kranke in bestimmten Bereichen zu kontrollieren, damit sie nicht rausgehen. Es ist schwierig, weil man hier 2 Monate bis zu einem Jahr verbringt, manchmal sogar 2 Jahre. Das ist schwer, so weit weg von der Familie. TB-Medikamente können zu Depressionen und Psychosen führen. Man kann taub werden und furchtbare Krämpfe bekommen. Ibrahim Variava und sein Team versuchen, den Kranken ein paar Annehmlichkeiten zu bieten, die sie zu Hause vielleicht nicht haben. Essen, das besser ist als die übliche Krankenhauskost. Tischtennis, Musik, Fernsehen, eine Bibliothek und freundliches Personal. Es klappt. Jedenfalls manchmal. This is a new building which was sponsored by Global Fund for the MDR unit. This is where we do all the research. Teure Geräte für die Diagnose resistenter Tuberkulose hat der Global Fund spendiert. Das ist ein von Industriestaaten und privaten Geldgebern seit 2002 finanzierter Fonds, der sich den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria auf die Fahnen geschrieben hat. Ein gut ausgestattetes Labor ist Voraussetzung für die Arzneimitteltests. Ein Versuch läuft gerade mit Delamanid. Das Präparat des japanischen Pharmakonzerns Otsuka ist neben Bedaquilin das zweite recht weit fortgeschrittene TB-Präparat. Studienleiterin Modiheihi Ragokong ist angetan von den Otsuka-Leuten. As sponsors, you sometimes expect that you might not even see them for the rest of the trial, but not this one. Wenn man Medikamente testet, treten die Firmen manchmal dem ganzen Versuch hindurch nicht als Sponsoren in Erscheinung. Bei denen ist das anders. Sie waren ein paar Mal hier und sie haben Türen gestiftet. Meine Güte, es war so kalt im Winter und sie waren so freundlich und haben uns sehr schöne Türen gegeben. Wir sind sehr zufrieden. Auf Ibrahim Variavas Schreibtisch in seinem kleinen Büro stapeln sich Papierberge. Neben den Kranken, sagt er, gäbe es weitere Nutznießer der Medikamententests. Das medizinische Personal. Das Personal? Fließt etwa Geld? It allows our staff to get access to studies. Wir bekommen Zugang zu medizinischen Studien. Wir erfahren viel über die Anforderungen an Präzision in der Forschung. So that we all learn the rigors of science in terms of medicine. Und dann sei da noch ein willkommener Nebeneffekt. Als Ärzte vergessen wir leicht unsere ethische Verantwortung. Wir behandeln die Kranken, aber wir klären sie nicht wirklich gut auf. Wenn man bei Arzneimitteltests mitmacht, muss man einfach sehr viel mehr Zeit mit Erklären verbringen. Dr. Variava kennt die Probleme von Arzneimitteltests. Nebenwirkungen etwa, wie sie auch bei den beiden neuen Medikamenten vorkommen. Am gravierendsten eine Herzrhythmusstörung, die bis zum Herzstillstand führen kann. Ein bekanntes Risiko bei einigen Medikamenten. Und dann ist da ein Punkt, bei dem Ärzte und Pharmafirmen einfach nicht zusammenkommen. Das Problem bei Medikamententests ist, dass die Pharmafirmen sich die bestmöglichen Patienten aussuchen und nicht die Schwerkranken. Sie wollen es nicht so kompliziert haben, um ihre Ergebnisse nicht negativ zu beeinflussen. Wenn das Medikament dann auf den Markt kommt, wissen wir nicht, wie es bei unseren besonders kranken Patienten wirkt. Oft have a specific study looking at the effects of a drug on the heart rate. Normalerweise werden die Auswirkungen auf das Herz in einer gesonderten Studie untersucht, erklärt mir Alexander Pim, der als junger Arzt nach Südafrika kam und heute die Tests mit Bedaquilin und Delamanid in Durban leitet. But what Janssen did in this case. Aber die Firma Janssen packte diese Untersuchung in unsere Studien mit hinein, in denen wir die Wirkung des Medikaments prüften. Wir mussten bei den Patienten bis zu 15 Herzkontrollen pro Tag machen. Außerdem wurde der Medikamentenspiegel im Blut untersucht, alles gleichzeitig. Das war der hauptsächliche Druck. Dass sehr, sehr komplizierte Versuche entwickelt wurden, um so viele Fragen wie möglich auf einmal zu beantworten, weil nicht genug Geld da war, um mehrere Versuche durchzuführen. At the same time. One of the criticisms in Africa have always been that scientists do helicopter science. Eine in Afrika häufig geäußerte Kritik ist die an den Helikopterwissenschaftlern. Wissenschaftler aus dem Norden fliegen ein, nehmen ihre Proben und fliegen wieder zurück, wo sie in Anführungsstrichen reich und berühmt werden. Und die Leute hier haben nichts davon. In Deutschland hat die Arzneimittelindustrie einen schlechten Ruf. Big Pharma ist Bad Pharma. Die Medikamentenhersteller sind die Bösen. Christiane Fischer, die im Schwarzwald in der Nachbarschaft einer Tuberkuloseheilstätte aufwuchs, ist als Ärztin Mitglied des Deutschen Ethikrates. Angesichts fehlender neuer TB-Medikamente macht sie sich grundsätzliche Gedanken. Es ist eben die Frage, ob wir wirklich der Pharmaindustrie überlassen wollen, woran sie forscht. Sie müssen sich vorstellen, sie würden der Bauindustrie sagen, ja, ihr entscheidet, was ihr baut. Die würden sagen, ach, also Intensivstationen, Krankenhäuser lohnen sich nicht, die bauen wir nicht mehr. Oder die Autoindustrie würde sagen, nö, also Krankenwagen sind wirklich unrentabel, die bauen wir nicht mehr. Wir überlassen das diesen Industrien nicht, zu entscheiden, ob sie diesen Bereich abdecken. Aber wir überlassen es der Pharmaindustrie zu entscheiden, an welchen Medikamenten sie forscht. Allerdings, Intensivstationen und Krankenwagen werden gebaut, weil es dafür Auftraggeber gibt, die bezahlen. Aber wer ist bereit, hunderte Millionen Euro hinzublättern für ein einziges neues TB-Präparat? Der Mangel an lebenswichtigen Medikamenten für Krankheiten, hinter denen keine kaufkräftige Nachfrage steht, hat einige Akteure schließlich doch alarmiert. Pharmafirmen und öffentliche Einrichtungen wie Universitäten kooperieren mittlerweile in sogenannten Public-Private Partnerships. Aus Steuern finanzierte Institute betreiben oft Grundlagenforschung. Die Entwicklung neuer Medikamente bleibt in der Regel Sache der Pharmaindustrie, aber die Grenzen verwischen sich. Michael Hölscher ist fest verankert im öffentlichen Dienst. Der hochgewachsene, sportliche Professor leitet die Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und forscht zu Tuberkulose. Das Institut organisiert Medikamententests in Tansania und Südafrika, zum Beispiel für die kleine US-Pharmafirma Sequela, und vermittelt Zugang zu europäischen Forschungsfördertöpfen. Wir haben alle was davon, die Uni jetzt nicht finanziell, aber natürlich in Form von Reputation. Was man wissen muss, ist, dass es für die Pharmafirmen einen ganz massiven Anreiz gibt von der Food and Drug Administration. Die haben nämlich in Amerika entschieden, dass wenn Firmen ein Medikament für armutsassoziierte Krankheiten entwickeln. Krankheiten wie Tuberkulose. Dann bekommen sie ein sogenanntes Voucher, also einen Gutschein, den sie einlösen können. GAIN, Gewinn, ist die Abkürzung für dieses Gutscheinprogramm der US-amerikanischen Zulassungsbehörde für Medikamente. Die Langfassung lautet auf Deutsch: Anreize zur Antibiotika-Entwicklung schaffen. Als Anreiz winken mehrjährige Exklusivitäten. Firmen, die ein dringend benötigtes Medikament entwickeln, können jahrelangen Schutz vor Konkurrenz bei einem ihrer Präparate beantragen. Und es gibt noch weitere Akteure beim Poker um neue Medikamente. Internationale Organisationen wie die WHO, Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und die Bill and Melinda Gates Stiftung des US-amerikanischen Milliardärspaares. Bill Gates hat eine massiv wichtige Rolle gespielt. Das heißt, durch seine Initiative hat er viele Erkrankungen oder die Forschung nach neuen Medikamenten sehr stark auf die Agenda gebracht. Der umtriebige Großsponsor findet in der Politik offene Ohren und die von ihm ins Leben gerufene TB Alliance hat es auch schon öfter geschafft, konkurrierende Pharmafirmen an einen Tisch zu bekommen. Das ist wichtig, denn alle TB-Kranken erhalten Medikamentencocktails aus Präparaten verschiedener Unternehmen. Es müssen also Wechselwirkungen erforscht und Medikamentenkombinationen neu entwickelt und verbessert werden, um die Einnahmedauer zu verkürzen. Michael Hölscher lässt keinen Zweifel an den Verdiensten der Gates-Stiftung. Aber all die Deals, die durch Gates angeschoben wurden, hätten einen Nachteil. Die von Gates finanzierten Organisationen haben in ihrer Gründungsphilosophie, dass sie nach 10, 15 Jahren selbstständig sein müssen, sprich durch die Medikamente, die sie entwickeln, dann auch Verwertungsrechte besitzen. Die von Gates unterstützten Organisationen haben einfach einen enormen Erfolgsdruck. Das heißt, die versuchen natürlich massiv den Markt zu dominieren. Das Starren auf schnelle Erfolge verstellt den Blick für Wichtiges. Der Aufbau von Infrastrukturen, der es den Forschungsinstitutionen in der dritten Welt ermöglicht, langfristig selbst zu arbeiten, das interessiert überhaupt nicht, sondern eine Vielfalt der Ideen, die aus meiner Sicht notwendig ist, um zum Ziel zu kommen, die wird massiv torpediert. Christina Wallengrain, die Epidemiologin aus Durban, hatte die in Afrika verbreitete Kritik an den sogenannten Helikopterwissenschaftlern angesprochen. Aber, sagt sie, die Zeit der arroganten Probenabgreifer aus dem Norden ist vorbei. Es hat sich etwas verändert, jedenfalls in der Tuberkuloseforschung. Die Medikamente müssen hier verkauft werden, zu einem extrem niedrigen Preis, denn die Regierung muss sie bezahlen. Ich habe deshalb Hochachtung vor jeder Firma, die Tuberkulose auf ihrer Agenda hat. Einige Pharmaunternehmen wollen gar kein Medikament für Krankheiten wie Tuberkulose entwickeln, weil sie wissen, dass, falls sie Erfolg haben und das Präparat produzieren, dann kommen all die Aktivisten und sagen, warum macht ihr das Medikament nicht bezahlbar? Warum verteilt ihr es nicht, wo doch die Menschen sterben? TB-Forscher Pim möchte unterscheiden zwischen Pharmaunternehmen, die sich engagieren, auch wenn kaum Gewinn zu erwarten ist, und Firmen, die nur für profitträchtige Märkte forschen und produzieren. Auf jeden Fall ist das, was er selber macht, eine ermutigende Perspektive. Nach seiner Zeit am Krankenhaus in KwaZulu-Natal hat Pim sich weiter qualifiziert und ist in die Forschung gegangen. Heute arbeitet er als einer von 6 Wissenschaftlern an dem noch jungen KwaZulu-Natal Research Institute for Tuberculosis and HIV, kurz K-RIS. K-RIS is certainly in African terms, maybe even in world terms, is K-RIS ist in Afrika sowieso, aber vielleicht sogar weltweit ein völlig neues Experiment biomedizinischer Forschung. In Ländern mit hohen Raten von HIV, Tuberkulose und Malaria gibt es klinische Forschung. Klinische Forschung bedeutet Proben nehmen. Die anspruchsvollere Analyse wird dann in Europa und den USA gemacht. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber es schafft keine Kapazitäten und Fähigkeiten, um Grundlagenforschung in den Ländern selbst zu betreiben. Alexander Pim arbeitet an einem Biomarker. Biomarker sind zum Beispiel Enzyme, die sich unter dem Einfluss von Medikamenten verändern können. Veränderungen zeigen an, ob ein neuer TB-Wirkstoff oder eine Wirkstoffkombination funktioniert. Ein solcher Biomarker könnte aufwendige Versuche enorm vereinfachen. Das King George Hospital in Durban ist ein 1000-Betten-Krankenhaus. Iqbal Master leitet die Tuberkuloseabteilung. Sie belegt fast ein Drittel der Klinik. Behandelt werden nur Kranke mit resistenten Erregern. Als letzter Ausweg wird operiert. The surgery is done for pneumonectomies for different reasons, for coughing up blood, for drug-resistant TB. Die Lunge wird teilweise entfernt, wenn jemand Blut hustet oder wenn kein Medikament mehr hilft. Der freundliche Doktor mit dem grauen Bart erzählt, dass sie früher die Patienten erst entlassen haben, wenn keine Erreger mehr nachweisbar waren. Damals starben die Kranken auf den Wartelisten. Heute wisse man, dass man nie genug Betten haben werde. Patienten mit extrem resistenter TB werden vorrangig aufgenommen. Und solche, die in sehr schlechtem Zustand sind oder weit entfernt wohnen. Wer einigermaßen stabil sei, werde ambulant behandelt. Iqbal Master telefoniert zwischendurch, spricht mit Krankenschwestern und Patienten. Wie er das aushält, frage ich ihn, ob er nicht manchmal einfach gehen und was anderes machen möchte. Ganz oft, sagt er und lacht. Dr. Master will mir unbedingt etwas zeigen, auf das Sie hier alle sehr stolz sind. Ihre Schule. Kinder mit resistenter TB werden aus der ganzen Provinz ins King George geschickt und müssen nicht selten über ein Jahr da bleiben. Sie sollen aus der Zeit etwas Gutes mitnehmen. Die Klassenzimmer sind in einem flachen Bau untergebracht. Freundliche Räume, liebevoll eingerichtet und farbenfroh ausgestattet, mit Buchstaben, Zahlen und Bildern. Mehrere Jahrgänge werden gemeinsam unterrichtet. Kumalo spielt mit anderen Kindern vor dem Schulgebäude. Er habe 2 Wochen lang gehustet, sagt mir der Junge. Und dann habe ihn, nein, nicht seine Mutter, die sei tot. Seine Schwester habe ihn hierher gebracht. Kumalo hat resistente TB. Wir heilen ungefähr 60% unserer Patienten mit mehrfach resistenter TB. Bei den extrem resistenten Fällen ungefähr ein Drittel. Wir sollten es besser machen. Mehr und bessere Medikamente würden uns helfen. Die Europäische Zulassungsbehörde verweigerte Delamanid, einem der beiden am weitesten entwickelten neuen TB-Präparate, im Juli 2013 die Zulassung. Zur Begründung hieß es, durch die vorgelegten Tests sei nicht ausreichend belegt, dass der Nutzen die Risiken übertreffe. Eine halbe Kehrtwende folgte 4 Monate später. Otsuka hatte vorgeschlagen, Delamanid wenigstens für eine eingeschränkte Indikation zuzulassen. Nämlich dann, wenn es bei einem Patienten wegen Resistenzen keine andere Behandlungsmöglichkeit mehr gibt. Nach einem erneuten Blick auf die Testergebnisse hat die Zulassungsbehörde zugestimmt. Auch das ein Tuberkulose-Deal. Nach meiner Rückkehr von der Recherche im südlichen Afrika erreicht mich eine Nachricht von Joanna Brightstein von der TB Alliance, der Lobbyorganisation für mehr TB-Forschung. Wir beobachten, dass sich die Pharmaindustrie aus der TB-Forschung zurückzieht. Es gibt Forschung in den ersten Anfängen der Medikamentenentwicklung, aber wir sehen nicht viele Firmen, die weitermachen. Tuberkulose-Deals, der neue Kampf gegen eine alte Krankheit. Sie hörten ein Feature von Gabi Meyer. Es sprachen Isis Krüger, Walter Gontermann, Jochen Langner, Claudia Mischke, Gerion Nussbaum, Katrin Degenhardt und Marcel Höfs. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Beate Braun. Regie Claudia Katanek. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2014.